1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Sprich zu den Israeliten, jeder, ob Israelit oder Fremder, der unter ihnen lebt und eins seiner Kinder dem Moloch opfert, musketotet wer denn, die Gemeinschaft des Landes soll in Steinigen. 3. Ich selbst werde mich gegen einen solchen Menschen wenden und in aus seinem Volk ausrotten, weil sein Kind dem Moloch geopfert hat, mein Heiligtum zu wehren reinigen und meinen heiligen Namen zu entweihen. 4. Sollte die Gemeinschaft des Landes jedoch einen solchen Täter ignorieren, der sein Kind dem Moloch opfert, und ihn nicht töten wollen. 5. Dann wird ich mich gegen diesen Menschen und seine Familie wenden und in Soel, die ihm in dieser Gottesverehrung folgen und Moloch dienen, aus ihrem Volk ausrotten. 6. Wer sich ein Totenbeschworer oder Warsager wendet und die Dirch Gottesverehrung betreibt, gegen den wird ich mich ebenfalls wenden und in aus seinem Volk ausrotten. 7. Solltuch heiligen und heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. 8. Die Schald sollt am Eingebot befolgen und danach handeln, ich bin der Herr, der euch heiligt. 9. Jeder, der seinen Vater oder seine Mutter verflucht, muss mit dem Tod bestraft werden, die seinen Eltern geflucht hat, ist des Todes schuldig. 10. Wenn jemand Ehebruch mit der Frau seines Nächsten begeht, sollen sowohl der Ehebrecher als auch die Ehebrecherin mit dem Tod bestraft werden. 11. Wer mit der Frau seines Vaters schlaft, hat die Ehre seines Vaters verletzt, bade müssen mit dem Tod bestraft werden, denn sie sind des Todes schuldig. 12. Wer mit seiner Schwiegertochter schlaft, begeht ein Schwerschantat, bade müssen mit dem Tod bestraft werden, denn sie sind des Todes schuldig. 13. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schlaft, wie man mit einer Frau schlaft, haben beide ein Graultat begangen, sie müssen mit dem Tod bestraft werden, denn sie sind des Todes schuldig. 14. Nimmt jemand ein Frau und zusätzlich eine Mutter, so ist dies ein schwer blutschend, man soll sie beide verbrennen, damit solche unsucht nicht unter euch verbreitet wird. 15. Wer sich sexual mit einem Tier einlasst, muss mit dem Tod bestraft werden, und auch das Tier sollte toten. 16. Nahet sich ein Frau einem Tier, damit sich mit Part, so sollst du die Frau und das Tier toten, bade müssen mit dem Tod bestraft werden, denn sie sind des Todes schuldig. 17. Nimmt jemen sein Schwester, sie die Tochter seines Vaters oder seine Mutter, und sie haben Geschlechtsverkehr, so ist dies blutschend, sie sollen vor den Augen ihrer Volksgenossen ausgerottet werden. Denn hat die Scham seiner Schwester entblößt und should auf sich geladen. 18. Wer mit einer Frau während ihrer Menstruation schlaft und ihr Nacktheit offenbart, hat ihr Blutquell entblößt, bade sollen aus ihrem Volk ausgerottet werden. 19. Du sollst die Nacktheit der Schwester deiner Mutter oder der Schwester deines Vaters nicht offenbaren, denn wer dies tat, hat sein Nahe Verwandt entblößt, und sie haben should auf sich geladen. 20. Wer mit der Frau des Bruders seines Vaters schlaft, hat die Ehre seines Onkels verletzt, sie haben Sunday auf sich geladen und sollen kinderlos sterben. 21. Nimmt jemand die Frau seines Bruders, so ist dies blutschend, hat die Ehre seines Bruders verletzt, und sie sollen kinderlos bleiben. 22. Die Schalb sollt allmein gebot und Rechtsbeschriften befolgen und danach handeln, damit das Land, in das ich euch bringe, darin zu wohnen, euch nicht ausspuckt. 23. Sollt nicht nach den Brauchen der Völker leben, die ich vor euch vertrieb, denn sie haben all dies Dinge getan, so dass ich abschu vor ihnen empfand. 24. Die Schalb habe ich zu euch gesagt, sollte Land in Besitz nehmen, und ich werde es euch als Erbe geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den anderen Volken abgesondert hat. 25. Macht also einen Unterscheid zwischen reinen und unreinen Vierfüßlern sowie zwischen unreinen und reinen Vogeln. Macht euch nicht selbst abschulig durch Vierfüßler. Vogel oder andere Abusen, die sich auf der Oder Regen und die ich als unrein für euch bestimmt habe. 26. Sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig und habe euch von den Wolken abgesondert, damit mir gehort. 27. Wenn sich in einem Mann oder einer Frau ein Totenbisch wore, oder Wahrsagegeist befindet, sollen sie dem Tod bestraft werden, man soll sie steinigen, denn sie sind des Todes schuldig,